Amak tenten Oktober liegt in die Teilnehmer des Kongresses des Roten Kreuzes der DVJK und der Gedenkveranstaltung zu seinem 70. Gründungstag an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude, Blumenkopf und Streusel nieder und verbeugten sich davor.